Erster Jakob ruft seine Söhne. Er sagt, kommt zusammen. Ich sage euch, was später passiert. Zweiter, kommt herbei und hört zu, meine Söhne. Hört eurem Vater Israel zu. Dritter, Ruben, du bist mein erster Sohn. Du bist meine Kraft. Du bist der Stärkste und Wichtigste. Vierter, du warst wild wie Wasser. Du wirst nicht der Erste sein. Du bist in das Bett deines Vaters gegangen. Das war falsch. Fünfter, Simeon und Levi sind Brüder. Ihre Schwerter sind Werkzeuge für schlechte Taten. Sechster, ich will nichts mit ihren Plänen zu tun haben. Sie waren sehr wütend. Sie haben Männer getötet. Sie haben Tiere verletzt. Siebter, ihr Zorn war sehr schlimm. Ich werde sie in Israel verteilen. Sie werden nicht zusammenbleiben. Achter, Juda, deine Brüder werden dich loben. Du wirst deine Feinde besiegen. Die Söhne deines Vaters werden sich vor dir verbeugen. Neunter, Juda ist wie ein junger Löwe. Er hat Beute gemacht. Er liegt da wie ein Löwe. Niemand stört ihn. Zehnter, Juda wird immer herrschen. Er wird den Stab des Herrschers haben. Das bleibt so, bis der Richtige kommt. Dann werden alle Völker ihm folgen. Elfter, er bindet sein Esel an einen Weinstock. Er wäscht seine Kleider in Wein. Der Wein ist wie Blut von Trauben. Zwölfter, seine Augen sind rot vom Wein. Seine Zähne sind weiß von Milch. Dreizehnter, Sebulon wird am Meer wohnen. Er wird dort sein, wo Schiffe sind. Er wird nah bei Zidon sein. Vierzehnter, Issachar ist wie ein starker Esel. Er liegt zwischen den Schafstellen. Fünfzehnter, er sah, dass Ruhe gut ist. Sein Land war schön. Er beugte seinen Nacken. Er trug Lasten und diente. Sechzehnter, denn wird seinem Volk helfen. Er wird gerecht sein, wie ein Stamm in Israel. Siebzehnter, denn wird wie eine Schlange am Weg sein. Eine Schlange, die ein Pferd beißt. Der Reiter fällt dann herunter. Achtzehnter, ich warte auf deine Hilfe, Herr. Neunzehnter, Gad wird angegriffen. Aber er wird seine Feinde verfolgen. Zwanzigster, Ascher hat viel Essen. Er liefert gutes Essen für Könige. 21. Naphtali ist wie eine freie Hirschkuh. Er spricht schöne Worte. 22. Josef ist wie ein junger Baum mit Früchten. Er steht am Wasser. Seine Äste wachsen über die Mauer. 23. Männer haben ihn angegriffen. Sie haben mit Pfeilen auf ihn geschossen. 24. Aber sein Bogen war stark. Seine Hände waren schnell. Jakob, der starke Hirte, hat ihm geholfen. 25. Der Gott deines Vaters hilft dir. Gott, der Allmächtige, segnet dich. Er gibt dir Segen vom Himmel. Er gibt dir Segen aus dem Wasser. Er gibt dir Segen mit Kindern. 26. Die Segnungen für deinen Vater waren sehr groß. Größer als die Berge. Diese Segnungen sollen auf Josef kommen. Er ist der Fürst unter seinen Brüdern. 27. Benjamin ist wie ein Wolf, der raubt. Am Morgen frisst er Beute. Am Abend teilt er Beute. 28. Das sind die 12 Stämme Israels. Ihr Vater hat zu ihnen gesprochen. Er hat jeden Einzelnen gesegnet. Jeder bekam einen besonderen Segen. 29. Jakob sagte ihnen, wenn ich sterbe, bringt mich zu meinen Vorfahren. Begrabt mich in der Höhle von Ephron, dem Hethiter. 30. Die Höhle ist auf dem Feld Machpela. Das Feld ist bei Mamre in Kanaan. Abraham hat dieses Feld von Ephron gekauft. Es ist ein Grab für die Familie. 31. Dort sind Abraham und seine Frau Sarah begraben. Dort sind Isaac und seine Frau Rebekka begraben. Und dort habe ich Lea begraben. 32. Das Feld mit der Höhle wurde von den Hethitern gekauft. 33. Jakob war fertig mit seinen Worten an seine Söhne. Er legte sich ins Bett. Dann starb er. Er ging zu seinen Vorfahren.